Erster Mose sprach diese Worte. Er sprach zu ganz Israel. Das war jenseits des Jordan in der Wüste. Zweiter, der Weg vom Horeb nach Kades Barnea dauerte 11 Tage. Er führte zum Gebirge Seir. Dritter, im 40. Jahr sprach Mose zu Israel. Er sagte ihnen, was Jahwe befohlen hatte. Das war am 1. Tag des 11. Monats. Vierter, Mose hatte Könige besiegt. Er besiegte Sihon in Hesbon. Er besiegte auch Og in Astaroth. Fünfter, Mose war im Land Moab. Er erklärte dort das Gesetz. Er sprach zu den Israeliten. Sechster, Jahwe, unser Gott, sprach am Horeb zu uns. Er sagte, ihr wart lange genug hier. Siebter, geht jetzt weiter. Zieht zum Gebirge der Amoriter. Geht in das Land der Kanaaniter. Geht bis zum Fluss Euphrat. Achter, ich gebe euch dieses Land. Geht hinein und nehmt es. Jahwe versprach es euren Vätern. Er versprach es Abraham, Isaak und Jakob. Neunter, damals sagte ich zu euch, ich kann nicht alles allein tun. Es ist zu schwer für mich. Zehnter, Jahwe, euer Gott, hat euch viele Kinder gegeben. Ihr seid so viele wie die Sterne am Himmel. Elfter, möge Jahwe euch noch 1000-mal mehr machen. Er soll euch segnen, wie er versprochen hat. Zwölfter, wie kann ich eure Last allein tragen? Wie kann ich eure Streitigkeiten allein lösen? Dreizehnter, wählt kluge Männer aus jedem Stamm. Ich mache sie zu euren Anführern. Vierzehnter, ihr antwortetet mir und sagtet, das ist eine gute Idee. Fünfzehnter, ich wählte kluge Männer aus. Ich machte sie zu Anführern. Sie waren Chefs über viele Leute. Sechzehnter, ich sagte den Richtern, hört den Streit an. Urteilt gerecht zwischen den Leuten. Siebzehnter, seid fair im Gericht. Hört allen zu, den Kleinen und den Großen. Habt keine Angst. Gott ist der Richter. Bringt schwere Fälle zu mir. Achtzehnter, damals sagte ich euch, was ihr tun sollt. Neunzehnter, wir gingen vom Horeb weg. Wir zogen durch die große Wüste. Jahwe, unser Gott, befahl es. Wir kamen nach Kades Barnea. Zwanzigster, ich sagte zu euch, ihr seid am Amoritergebirge. Jahwe, unser Gott, gibt uns dieses Land. 21. Jahwe, dein Gott, gibt dir das Land. Geh hinein und nimm es. Hab keine Angst. Jahwe hat es befohlen. 22. Ihr kam zu mir und sagtet, lasst uns Männer vorausschicken. Sie sollen das Land erkunden. Sie sollen uns den Weg zeigen. 23. Ich fand den Vorschlag gut. Ich wählte 12 Männer aus. Es war ein Mann aus jedem Stamm. 24. Die Männer gingen ins Gebirge. Sie kamen zum Tal Eskol. Sie erkundeten das Land. 25. Sie brachten Früchte vom Land mit. Sie sagten uns, das Land ist gut. Jahwe, unser Gott, gibt es uns. 26. Aber ihr wolltet nicht gehen. Ihr habt Jahwe, eurem Gott, nicht gehorcht. 27. Ihr habt in euren Zelten gemurrt. Ihr sagtet, Jahwe hasst uns. Er hat uns aus Ägypten geführt. Er will, dass die Amoriter uns töten. 28. Wohin sollen wir gehen? Unsere Leute haben uns Angst gemacht. Sie sagten, die Menschen dort sind groß. Die Städte sind sehr groß und stark. Wir sahen dort sogar Enakita. 29. Ich sagte zu euch, habt keine Angst. Fürchtet euch nicht vor ihnen. 30. Jahwe, euer Gott, geht vor euch her. Er wird für euch kämpfen. Er half euch schon in Ägypten. 31. In der Wüste hat Jahwe euch getragen. Er trug euch, wie ein Vater sein Kind trägt. Er tat das auf dem ganzen Weg. 32. Aber ihr habt Jahwe nicht vertraut. 33. Jahwe ging vor euch her. Er suchte einen Platz für euch. Nachts war er ein Feuer. Tagsüber war er eine Wolke. 34. Jahwe hörte eure Worte. Er wurde sehr zornig. Er schwor einen Eid. 35. Keiner von diesen bösen Männern wird das Land sehen. Ich habe es ihren Vätern versprochen. 36. Nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, wird es sehen. Ich gebe ihm und seinen Kindern das Land. Er hat Jahwe ganz gehorcht. 37. Jahwe war auch zornig auf mich. Er sagte, auch du wirst nicht dorthin gehen. 38. Josua, der Sohn Nuns, wird hineingehen. Er ist dein Helfer. Mach ihm Mut. Er wird das Land verteilen. 39. Eure Kinder werden hineingehen. Ihr sagtet, Feinde würden sie nehmen. Aber ich gebe ihnen das Land. Sie werden es besitzen. 40. Ihr aber kehrt um. Geht in die Wüste zurück. Geht zum Schilfmeer. 41. Ihr sagtet zu mir, wir haben gegen Jahwe gesündigt. Wir wollen jetzt kämpfen. Wir wollen tun, was Jahwe befahl. Ihr nahmt eure Waffen. Ihr gingt leichtsinnig ins Gebirge. 42. Jahwe sagte zu mir, sag ihnen, geht nicht hinauf. Kämpft nicht. Ich bin nicht bei euch. Eure Feinde werden euch besiegen. 43. Ich sprach zu euch. Aber ihr habt nicht gehört. Ihr habt Jahwe nicht gehorcht. Ihr ging trotzdem ins Gebirge. 44. Die Amoriter kamen aus dem Gebirge. Sie griffen euch an. Sie jagten euch wie Bienen. Sie zerstreuten euch bis Horma. 45. Ihr kam zurück und weintet vor Jahwe. Aber Jahwe hörte euch nicht. 46. Ihr musstet lange in Kades bleiben.